Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und Marcel-André Casasola-Merkle. Hallo. Und mit Martin. Ich hätte jetzt eigentlich schon erwartet, dass ich hier mit vollem Namen angekündigt werde, aber so läuft das. So läuft das. Folge 200 vergessen. 7? 7. Ja. Right? Ja. Ja. 207. 207. 7. 207 ausgeschrieben. Ausgeschrieben 207. Z-W-E-I-H-U-N-E-R-T-S-I-E-B-E-N. .de. Mhm. Ist ein Shop, wo man Dinge reparieren kann. Und zwar kann ich den Link nicht öffnen. Ah. Was ist der Hintergrund zu der Zahl? Ja, wenn man das so genau wüsste. Hm. Ein Skateboard-Recycling-Shop. Hm. Das hat doch bestimmt, die 207 hat doch bestimmt irgendwas mit Kiffen zu tun, wenn das Skateboard die ist. Die machen aus Skateboards Dinge wie Eierbecher, Knöpfe. Ja. Und wow. Es gibt und Ohrringe. Ja. Cool. Ich hab dabei gelernt, dass man Skateboards aus 5 Lagen kanadischem Dingsbumsholz macht. Ach krass. Ja. Aber warum 207 war nicht ganz erklärt. Vielleicht aus 207 Lagen. Nee. Kanadischem Dingsbumsholz. Ich tippe mal auf über 207. Es sind aber gar nicht so viele Produkte in diesem Shop. Da steht auch nicht, warum. Tja, wie üblich sind wir wahnsinnig. Ahnungslos, wollte ich eigentlich sagen. Ohne Schmarrn, das nächste Mal, wenn wir sowas machen, dann recherchiere ich das. Dann werde ich die anschreiben oder antwittern und sagen, hey, warum heißt ihr 207? Okay, also meine Theorie dazu ist, das sind 2 Dudes, die null Ahnung haben und aus 7 Lagen kanadischen Skateboard Dinge produzieren. Sounds legit. Macht total viel Sinn. Ja. Ich stelle gerade fest, dass ich die Kopfhörer vertauscht habe. Das macht total. Macht nicht so viel Sinn. Bin ich Marcel jetzt? Nein, ich bin Marcel. Und Marcel. Das ist auch der Grund, warum mein Mikro irgendwo an meinem Kinn war. Macht Sinn. Right. Nun ja, aber. Wo wir schon dabei sind, müssen wir ein paar Kärnten kacken. Ja, oder besser Korinthen. Also ich habe letztes Mal fälschlicherweise behauptet, dass Rich Corinthian Leather tolles Kärntner Leder ist. Das wäre Rich Corinthian Leather, nicht Rich Corinthian Leather. Also nochmal langsam zum Mithören. Also, Carinthian und Corinthian. So ist es. Ja. Wenn man das ganz genau nehmen möchte. Ja. Und Corinthians ist korinthisch. Die Haare spalten. Ja, genau. Corinthian ist korinthisch. Korinth ist eine Subeinheit von Griechenland. Von dem Staat Griechenland. ich weiß nicht, wie das heißt. Aber ein Stadtstaat. Ein Bundesstaat oder so. Eine Region in Griechenland. Kärnten ist Carinthia, die unterscheiden sich nur in einem Buchstaben. Ich hatte das in meinem Kopf durcheinander geworfen und das lustiger mir vorgestellt, als es war, und deswegen auch diese Falschinformation in die Welt gesetzt. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Ich bleibe jetzt vorläufig trotzdem bei meiner These, dass die beiden Namen miteinander zu tun haben. Ja. Das ist sehr lieb von dir. Ja. Gut. Gut, dann können wir ja mal loslegen. Yes. Können wir voll loslegen. Als erstes habe ich auf der Agenda Force Feedback. Ja. Ja. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hat ja Apple jetzt in die aktuelle iMovie-Version Force Touch eingebaut. Ja, nein. Ja. Ich weiß von nichts. Zum Spulen. Oder? Ja, aber nicht nur das, sondern auch zum Snappen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann heißt es eigentlich nicht, dass sie Force Touch da eingebaut haben, sondern das Force Feedback. Das heißt, wenn mein Clip snappt, dass ich dann eine Force Feedback Rückmeldung bekomme. Das wäre so toll. Ich habe keine Ahnung, ob das in der Entwicklungsumgebung für Entwickler auch freigeschaltet ist. Ich nehme an, nicht. Sondern ich nehme an, die können momentan bloß auf den Force Touch reagieren. Aber für mich ist das definitiv ein Hinweis, dass da wahrscheinlich in Zukunft auch die Entwicklerschnittstellen geöffnet werden oder vielleicht schon sind und ich habe es nicht mitgekriegt. Also es gab vor geraumer Zeit, das war glaube ich noch macOS 10, lass mich nicht lügen, 3, gab es mal irgendwie Programmierschnittstellen, und ich weiß jetzt gar nicht, ob das offiziell von Apple war oder nur Apple endorsed, für Force Feedback Joysticks. Wo du dann so Kurven malen konntest, wie das Force Feedback aussieht, und dann bekamst du das so gebusst. Aber keine Ahnung, ob das was Offizielles war. Ich freue mich jedenfalls wie ein Schnitzel auf diese Zeit, wenn das Einzug hält, weil es gibt doch nichts Tolleres, wenn der Videoclip an den anderen Videoclip ransnappt und dann ich auch noch ein tolles Feedback bekomme. Ja. Ja, und ich bin ja mittlerweile auch der festen Überzeugung, dass das fürs iPhone kommt, und da ist es natürlich noch interessanter. Ich will eigentlich jetzt schon mal Rules mit Force Feedback spielen. Ich sehe das mal eine gewischt, wenn du falsch drückst. Diesen Button drücke und dann spüre ich den Button, wenn klack, ich klack, klack, klack, klack, klack, klack. Ja, der Button-Sound ist ja auch sehr klackerig. Das ja, und das würde das halt, das würde das dann noch verstärken. Experience enhancen. Ja. Man könnte auch buzzen, wenn man eine Taste drückt. Und dann so einen Schreibmaschinen-Sound quasi emulieren über das. Klack, klack, klack, klack. Ich frage mich dann immer, will ich's? Machen die Entwickler dann das Richtige damit? Oder ballern sie einen zu Tode mit Force-Feedbacks, die nur nerven? Was das angeht, bin ich sehr gespannt, ob Apple da, welchen Weg Apple da geht, weil es gibt da ja zwei Wege. Du kannst es einfach für alle freischalten und aufschalten, oder du kannst es hinter APIs verstecken und sagen, klar dürft ihr das haben und machen, aber bitte nur so, wie das Suchfeld irgendwann als alles, was abgerundete Ecken hat, also was nicht links, rechts Ecken, sondern nur eine runde Texteingabefläche in macOS ist, als Suchfeld definiert wurde irgendwann mal. Das war 2004 und hat sich wieder aufgeweicht ohne Ende. Aber wenn du dem Benutzer so eine API gibst, wo er sagt, das und das sind so Snap-Ereignisse, und dann auf die Snap-Ereignisse vom System her reagierst, indem du dann Force-Feedback gibst. Ja, dann kann ich es nicht gebrauchen, weil ich will das für Spiele. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich so weit geht, dass du so ein Taptic-IDE-Dings hast, wo du deine eigenen Feedbacks definieren kannst. Das klingt jetzt nicht wie Apple. Also mir würde es erstmal reichen, wenn ich da 2-3 vordefiniert habe, die ich ansprechen kann. Also wie Klingeltöne. Ja. Du kannst ja Klingeltöne auf dem iPhone inzwischen so das Vibrationsmuster selber klopfen. Ja. Also da ist auch einiges customizabler geworden. Und dann soll man es per App abschalten können, dann ist alles gut. Haptisches Feedback. Wir kommen da immer näher dran. Ich finde es lustig, wie so diese Sache, der ich vor 3 Jahren oder 2 Jahren hinterher geweint habe, jetzt durch die Hintertür doch noch kommt. Ja. Yes. Ja. Kurze Anmerkung, weil ich es gerade im Chat sehe, nochmal zu Corinthian Leather. Das kommt, also das aus Piemont kommt. Nein, das kommt aus, es kommt aus New Jersey. Das ist nur ein Marketingbegriff. Also es kommt daher, wo die Piemont-Kirschen herkommen. Ja. Oh. Aus der PR-Abteilung. Nun ja. Ich habe mal wieder eine politische Meldung auf die Agenda geschrieben, aber nur, weil sie so gut als Treppenwitz funktioniert. Nämlich, die SPD will sich ja jetzt digitalisieren und irgendwie voll... Das ist wirklich die Aussage, die sie machen, und irgendwie so Kompetenz aufbauen in Sachen dieses Netz. Und unter anderem hat Sigmar Gabriel jetzt einen neuen Berater, nämlich Dieter Gorni. Den Boris die passen zum Gärtner zusammen. Gemacht. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, wer von den beiden wen berät. Aber ja. Und ja, für diejenigen, die sich nicht mehr so ganz an Dieter Gorni erinnern können, er fand damals, als in Frankreich die Three-Strikes-Lösung diskutiert wurde, fand er das eine Lösung mit einem gewissen Charme. So, also wenn du dreimal Online-Musik klaust, dann kriegst du kein Internet mehr. Genau. Dann wirst du vom Internet ausgeschlossen. Das fand er charmant sozusagen. Und auch sonst ist er jetzt nicht durch irgendwie besonders progressive Äußerungen in Sachen Internet aufgefallen. Naja, Three Strikes Gorni passt ja gut zu Netzsperren, Gabriel. Also. Ja. Ja, sitzt lustigerweise für die CDU-CSU in der Internet-Enquete-Kommission. Also er ist sehr gut in alle Richtungen vernetzt anscheinend. Ja, aber das ist auch der Grund, warum ich da in der Hinsicht die deutsche Politik für die nächsten 10 Jahre aufgegeben habe, weil ich meine, Gabriel sitzt nun mal an der Spitze der SPD und die SPD wäre die Alternative zu Angela Merkel. Tja. Warum sollte man die wählen als Alternative, wenn sie keine Alternative sind? Ja, das ist, sein wollen. Da könnten wir jetzt eine Stunde ranten. Ja. Weil ich hätte da auch genug Rant-Material in meinem Kopf. Es ist alles so traurig. Mhm. Nun ja. Gefreut haben wir uns, also das war jetzt eher so die Meldung mit, wir haben gelacht und geweint. Und jetzt kommt die Meldung mit, du hast dich gefreut, Marcel. Nämlich, du hast das rausgefunden. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich mit Siri gesprochen habe. Und immer wieder ein Quell der Freude. Sie ist ja ein bisschen weniger scheu mittlerweile und versucht einen mehr zu verstehen. Mhm. Sie gibt sich mehr Mühe. Genau. Also man kann sie Beispiel, oder er, muss man ja auch sagen. Die Stimme ist eindeutig weiblich insofern. Das kannst du einstellen, Marcel. Ach, ein er? Ja. Oh Gott, wer würde denn ein er wollen? Ich hatte eine Zeit lang ein er. Tja. Ja. Also Siri. Ja, sie ist. Der oder das Siri oder die Siri, genau, die kann zum Beispiel den Bildschirm hell machen. Das versetzt mich jetzt noch nicht in Ekstase. Helle Aufregung. Ja, Bildschirm hell oder dunkel machen. Also dunkel die Helligkeit einstellen. Es gibt aber ein Feature, was Siri kann, mittlerweile kann, keine Ahnung, vielleicht schon immer kann, und das ist die Einstellungs-App öffnen. Sagt man sich, ja, schön, kann man die Einstellungs-App öffnen, aber sie kann nicht bloß die Einstellungs-App öffnen, sondern sie öffnet sie da, wo du sie haben willst. Nämlich, du kannst zum Beispiel sagen, öffne Einstellungen für Fotos. Oder öffne Einstellungen für iCloud. Oder öffne Einstellungen für Siri. Oder öffne Einstellungen für Bluetooth. Und du bist sofort auf dem richtigen Einstellungsscreen. Du musst nicht wissen, wo sich das versteckt unter allgemein oder unter dem nicht allgemeinen Teil in irgendeiner dunklen Einstellungsecke, sondern du bist sofort da, wo du die Sache, die du einstellen willst, einstellen kannst. Ich hatte mir ja ewig die Suchfunktion vom Mac gewünscht für die Einstellungen, weil die sehr nützlich ist, weil du halt doch oft vergisst, ist das jetzt unter dem, keine Ahnung, ich will irgendwas an der Fenstergröße ändern, unter welchem gerade auch wenn so Sachen passieren wie Betriebssystem-Updates und dann ändert sich, also ja, dann genau. Wandert irgendwas von Energiesparen nach Sicherheit, so weil jetzt Sicherheit neu ist oder so. Das passiert ja auch und dann findet man seinen Kram nicht mehr. Genau. Und es ist, also selbst wenn ich weiß, wo es ist, ist es schneller mit Siri. Ich kann, und den Tipp habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gegeben, nur empfehlen, sprecht mehr mit Siri. Da sind wahrscheinlich noch ein paar Sachen versteckt, wo man sich sehr drüber freuen kann, dass die mittlerweile gehen. Außerdem fühlt sich Siri sonst alleine. Ja. Hockt nicht so in euren stillen Kämmerchen vor den Computer, sondern sprecht ein bisschen mit eurem Telefon. Ja, auch draußen auf der Straße. Mehr mit Siri sprechen. Also kann ich nur unterstützen, dass irgendwie alle sich ständig mit Siri unterhalten draußen. Man muss jetzt auch nicht so laut sein. Ich verstehe das meistens schon. Ach, also wenn ich so Bahn fahre, dann würde ich mir manchmal wünschen, dass die Leute mit Siri sprechen und nicht irgendwie mit jemandem telefonieren. Das wäre vermutlich angenehmer. Ja. Ja, zum Bahnfahren habe ich später auch noch ein schönes Thema. Aber vorher geht es um Twitter. Ja, es gibt ein neues Twitter-Update, was jetzt für Verified-User einen Unterschied beinhaltet. Also viele unserer Hörer werden ja sicher Verified-Accounts haben. Natürlich. Deswegen ist es auch interessant. Nee, Schmarrn, es ist ein Quality-Filter, ein sogenannter. Was genau der macht, weiß keiner so genau. Aber also die Einstellung sagt, Quality Filtering aims to remove all tweets from your notifications timeline that contain threats, offensive or abusive language, duplicate content or are sent from suspicious accounts. Also Dinge, die man so auch blocken würde. Threats, na, Bedrohungen, Beleidigungen und Accounts, die so diese iAvatar-2-Follower-Accounts. Ja, wahrscheinlich. Ja, Twitter hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, so, wir müssen mehr gegen Abuse tun und wir versuchen, da das Hate Speech einzudämmen. Ich weiß nicht, warum mir nur die englischen Begriffe einfallen, aber ja. Oft gibt es halt auch keine guten deutschen Analoge dazu. Also ja. Gerade Hate Speech, da tut man sich schwer auf Deutsch. Ja. Jedenfalls, es wird sehr wahrscheinlich auch für die Leute ohne Häkchen kommen, früher oder später, denke ich ja mal. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so mich drüber freue. Viele Leute haben schon geschrieben, das ist toll, dass da jetzt was passiert, dass Twitter was tut. Ich bin nicht so der Freund von Wegignorieren. Ich meine, klar, als Twitter-User blocken und sich denken, fuck you, ist ganz klar. Aber als Firma ist so ein bisschen, ja, die können sich weiter aufführen, aber wir zeigen das halt nicht mehr an. Ich denke, aus Sicht von Twitter kann das halt nicht das Alleinige sein, was sie tun. Aus der Sicht von jemandem, der davon betroffen ist, ist es aber definitiv eine Sache, die hilft. So. Ich glaube auch, dass dann deine Timeline angenehmer wird, wenn du diesen Quality-Filter anschaltest. Ja, also so viel, es ist ja also für Leute, die von sowas betroffen sind, ist es ja in der Regel so, dass denen halt ihre Online-Präsenz komplett verleitet wird durch das. Und wenn du das dann quasi aus- oder wegfiltern kannst, dann hilft das halt schon viel. Also das sieht man ja auch bei diesen Gamergate-Blockbots. Ja. So, die sind halt sehr effektiv darin, so diese ganzen die Anstürme von Leuten, die dich im Prinzip eigentlich nur fertig machen wollen, eben wegzumachen. Mhm. Die sind natürlich trotzdem noch da, aber du kriegst es halt nicht mit und das ermöglicht dir halt dann zumindest so deinen Twitter-Account überhaupt noch zu benutzen im Prinzip, ja, weil sonst bist du halt überwältigt mit dem Ganzen, was da auf dich einstürzt. Insofern schon ein gutes Ding. Ich hätte halt gerne so, erstens finde ich, wie Twitter Features ausrollt, immer noch so total seltsam. So dieses, zuerst kriegen es ein paar und dann kriegen es irgendwann alle und du weißt nie genau, wann jetzt wer welche Features hat. So, selbst dass das jetzt nur Verified User betrifft, ist ja irgendwie auch so, auch nur, man vermutet das. Ja, stimmt schon. Nicht alle. Ich habe zum Beispiel bei Anil Dash gelesen, dass er meint, wahrscheinlich ist das nicht nur für Verified Users, sondern irgendwie für eine Gruppe von Auserwählten. Ja, most abused. Keine Ahnung, nach welchen Metriken das entschieden wird, weil er meinte, dass Verified User ja eh schon zusätzliche Filter haben. So, und das für ihn dann keinen Sinn ergeben würde, warum sie da nochmal einen Filter für die auch anbieten. Keine Ahnung. Ja, aber also da mehr Transparenz zu haben, wer wann welche Features kriegt und vor allem, was dieses Feature dann auch genau macht, wäre auch noch interessant. So auch dass ich halt entscheiden kann, was ich da mache, wenn ich das anschalte. Ja. So, weil so ein allgemeines Ja, da wird alles besser, wenn man den Regler dreht, schwierig. Ja, das ist so Spamfilter an. Wir sind noch nicht bei E-Mail. Also wir sind noch nicht da, dass 90% aller Kommunikation nur Spam und Werbung sind. Vielleicht für so spezielle Leute auf Twitter halt schon. Ja, wer weiß. Ja, das definitiv. Was ich halt jetzt eigentlich unbedingt von Twitter noch sehen möchte, ist was so ein bisschen nicht die Opfer, sondern die Täter anpackt. Und weil ich habe also gemerkt, im Kleinen in eigener Erfahrung und man liest es immer wieder, was Blizzard mit seinen Online-Spielen macht. Es gibt einen Standard, der in Communities entsteht und der wird gesetzt, indem man Leuten zeigt, was so die gesamte Community für nicht okay hält. Und das ist ganz krass. Es ist wirklich allein dieses Reflektieren, das, was du jetzt gemacht hast, war nicht okay, dass das jemand gesagt bekommt, ändert das Verhalten. Ich habe das auch selber ein paar Mal gesehen, also an mir und an anderen. Die erste Antwort ist sicher dann, ja, leck mich doch, mir wurscht, was du sagst. Aber dieser Punkt, hey, das war jetzt nicht okay, der kommt an und der ist oft der Anstoß, dann eine Woche später mal zu reflektieren. Und da gibt es halt ganz viele Kreise, in denen das bei bestimmten Dingen nicht passiert. Also gerade jetzt irgendwelche, in Deutschland der Klassiker, rassistische Äußerungen sind in jedem Stammtischgespräch irgendwie mit dabei, keiner sagt was. Hm. Es gibt aber Gruppen, wo man dann auf sanften Widerstand stößt und man merkt dann so, das ist hier nicht willkommen. Hm. Und lässt es dann, die meisten jedenfalls, bleiben. Das wünsche ich mir halt noch. Ja. In den sozialen Netzwerken ist es ja sogar andersrum, dass du dann eine Woche später offiziell bestätigt kriegst, dass du nicht gegen die Richtlinien verstoßen hast. Ja. Also, und in der Netzgemeinde, die sich ja aufgelöst hat, war es ja auch vor 5, 6, 7 Jahren durchaus en vogue, Trollen für toll zu halten. Ja. Und ich habe da Dutzende Artikel gelesen, die es für wie super Trollen ist. Naja, ich habe auch jetzt gerade in der Wired wieder was gelesen / gesehen, wo es irgendwie auch darum ging, dass man sich ja die Troll-Techniken durchaus auch selbst aneignen kann. Und dass es total befreiend ist, wenn man irgendwie Leute emotional fertig machen kann. Also ich glaube, diese Gedanken sind nicht komplett ausgestorben. Insofern wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn irgendwie so ein bisschen jemand, und an der Stelle halt Plattformbetreiber Twitter, klar sagt, was okay ist und was du nicht. Kriegst einfach, es gibt auch diese Nachricht von Twitter, du hast deine Blablabla-Rate überschritten und kannst jetzt nicht nochmal suchen oder so, dann steht da einfach this escalated quickly und du kannst dann erstmal 5 Minuten nichts tun. Vielleicht brauchen wir neben dem blauen Häkchen auch irgendwie so ein kleines Scheiße-Symbol. So ein Poop-Emoji irgendwie, der statt dem blauen Häkchen dann da ist, dass man dann so Scarlet Letter und so. Ein approved Account dann. Genau, Approved Harassment Account. Poop Account. Approved Account. Aber in eine andere Ecke wie den Haken. Ja, wenn ihr Beratung braucht, wir stehen für Consulting zur Verfügung, Twitter. Außerdem hätte ich immer noch gerne so ein blaues Häkchen. Nun ja. Ja. It's not gonna happen. Weiter im Thema, im Text würde ich sagen, wir haben am Montag war es, glaube ich, weil ich wollte gerade streamen, war Twitch plötzlich down. Zuerst mit, ja, wir machen jetzt irgendwie eine Wartung und so, keine Sorge. Und dann dachte ich mir, ausgerechnet, wenn ich jetzt einmal Zeit habe, hier irgendwie zu streamen, dann ist wieder Wartung. Wie man das halt dann immer denkt, wenn man irgendwie gerade nicht tun kann, was man tun will. Und dann stellte sich aber raus, diese Wartung geschah, weil irgendwie mal wieder Passwörter weggekommen sind. Hier nämlich von allen Twitch-Accounts. Und Twitch hat sich dann dazu entschlossen, allen Usern eine "Setz doch mal dein Passwort zurück" E-Mail zu schreiben und alle Verbindungen zu sozialen Netzwerken und autorisierten Accounts, sprich OAuth-Kram, zu trennen. Und da musste man sich halt ein neues Passwort zulegen und die YouTube-Accounts und die Twitter- und die Facebook-Accounts und was nicht alles nochmal neu verbinden. Mhm. Und laut Twitch sind unter den Daten Namen, Telefonnummern, Geburtsdaten und Adressen möglicherweise unter den Daten, die geleakt wurden. Ich meine, was kann da passieren, wenn die Adresse von jemand, der online Videospiele streamt, bekannt wird? Ja, ja, danke. Was soll da schon groß passieren? Ja. Hust, hust. Ja. Nicht so schön. Ja, also ja, mehr weiß man auch nicht. Ein kluges Unternehmen hat heutzutage alle Daten mindestens doppelt da, einmal mit echten und einmal mit fiktiven Daten, damit, wenn es halt gebrochen wird, da auf jeden Fall Scheiße rauskommt. Hm. Ich meine, das passiert doch jedem. Das ist oh, Scheiße. Das ist unser Thema heute. Scheiße ist unsere Beratungsstrategie, glaube ich. Das passiert doch allen, dass sie irgendwann gecrackt werden. Dann soll wenigstens Müll rauskommen. Ja. In diesem Sinne, man kann diese Daten ja auch selbst mit Müll befüllen online. Das stimmt. Habe ich irgendwann aufgehört. Ich glaube, ich bin zu alt geworden dafür. Ich habe mir dann immer so Fake-Adressen eingetippt, wann immer jemand nach meiner Adresse gefragt hat. Und irgendwann habe ich das aufgehört bei den meisten Seiten. Ja. Vor allem Amazon. Ja, Amazon habe ich... Das war unglücklich mit den Lieferungen. Das wahrscheinlich. Da bin ich dann wieder auf meine echte Adresse gegangen. Ja, also wenn ihr eure Twitch-Accounts noch nicht geresettet habt, wie man so schön auf Deutsch sagt, dann ist das jetzt höchste Not. Spätestens wenn ihr wieder mal euch einloggen wollt, dann müsst ihr das so oder so tun. Ja, wo wir dann auch schon beim Konsum wären für diese Woche. Ja. Und das erste Thema, das hier auf der Agenda steht, ist ein detaillierter Nachbetrachtungsbeitrag. Ich stimme uns schon mal ein. Das ist so seltsam, wie im Hintergrund Leute reden. Das ist aber gut. Die Atmos ist, ja, aber ist wichtig. Die ist toll. Es geht um Cardcrawl. Mhm. Und wir haben uns da, Marcel und ich, wir haben uns da hingesetzt und mal das haarkleinst auseinandergenommen. Ich glaube, hingekommen sind wir über die liebe Iris, die Kramski, die alles, was sie anfasst, zu Gold und Highscores macht, was an iOS-Spielen angeht. Also die hat unglaubliche Punktzahlen gepostet. Und der erste Schritt, den du machst, ist... es gibt ja diese Spezialfähigkeitskarten, da kann man relativ leicht jeder so eine Punktzahl im Kopf geben. Es gibt eine, die macht dem Gegner 5 Schaden, heilt dir 5. Also kann ich einen Heiltrank, der mir 10 Punkte heilt, stattdessen verkaufen. Also ist die 10 Punkte wert. Und darauf folgend, darauf aufbauend haben wir uns gedacht, dann gibt es aber auch eine Maximalpunktzahl, die praktisch erreichbar ist. Und dann haben wir uns hingesetzt, 2 Pokerkartensets genommen und so Karten hin und her geschoben. Genau, und da wir da nicht spoilern wollen, es macht Spaß, das selber rauszufinden, was das Maximalkartenset ist und welche Karten sind überhaupt im Spiel und so weiter, um dann die Strategie eben daraufhin anzupassen. Aber was ist denn die Höchstpunktzahl, die man erreichen kann? Oder ist das auch schon Spoiler? Also es ist, wir sind uns noch nicht vollständig sicher. Es ist so, es gibt ein Item, ich glaube, wir kommen zu dem, wie zufällig Items sind auch noch, also nicht Item, es gibt so Sonderfertigkeiten, die du dir aussuchen kannst. 5 von den Karten sind diese Sonderfertigkeiten, wie die 5 Schaden, 5 Heilen, die ich vorhin erwähnt habe. Da gibt es eine, das ist die Peitsche. Die hat einen riesen Zufallsfaktor, ob sie dir viel bringt oder fast nichts bringt. Mit dieser Peitsche sind wir auf 155 Punkte gekommen. Könnten noch 2-3 Punkte mehr drin sein. Ohne die Peitsche, die beste Kombination ohne die Peitsche ist 143. Aber wir sind nicht ganz sicher, ob wir uns nicht verrechnet haben. Ja, nee. Aber also unser Highscore, jeweils unabhängig voneinander, erzielt ist 131, den hat Kramski, 132 und den hat Kramski auch. So ist es. Deswegen mal sehen, wie lang das hält. Also ich wollte noch mal ein paar allgemeine Sachen zum Cardcrawl sagen, weil unser Podcast liegt ja meistens so ungünstig, dass wir die Spiele gerade mal so angespielt haben, aber noch nicht so richtig durchgekaut. Ja. Letzte Woche war das natürlich nicht der Fall, weil das war schon eine Woche her, ne? Ja. Aber trotzdem. Ich muss sagen, ich habe das Spiel sehr unterschätzt am Anfang, so die ersten Partien. Und das ist immer tiefer und tiefer geworden, so dieses Verständnis und auch der Spaß. Und dann konnte man neue Karten freischalten und die mal ausprobieren. Und der Addictive-Faktor war so hoch, dass das mein Spiel der Woche war. Das heißt, wenn ich was aufgemacht habe, um mich zu unterhalten, habe ich das aufgemacht, nicht Threes und nicht Rules, obwohl das die anderen beiden sind, die ich normalerweise spiele. Und Das hat gut lang durchgehalten. Das schaffen nicht viele. Vor allem nicht in der Länge. Also 2 Wochen lang mache ich das normalerweise nicht. Mhm. Du spielst wirklich immer noch selbst Rubles. Ich will meinen Highscore knacken. Ich bin immer noch 3. Platz. Mit wie viel Punkten? 700.000 irgendwas. Was war nochmal das theoretische Maximum? Ich glaube, das war 700. Nicht. Wir mussten mal nachrechnen, ob 700.000 überhaupt möglich ist. Ja, weil wir haben grob abgeschätzt, dass ja 600, 650 sollte schon gehen, aber macht eh keiner. Boah. Ja, anyway. So 12, 15, 20 Fehler in der ganzen Partie. Aber egal. Genau, und bei Cardcrawl ging es mir halt jetzt auch so, dass ich sehr, sehr tief eingestiegen sind, und aber erst nachdem wir die Analyse gemacht haben, da hat sich das Verständnis vom Spiel nochmal komplett gedreht. Mhm. Ich habe dann ab da auch völlig anders gespielt und die Punktzahlen gingen plötzlich nach oben. Was man da schon sagen muss, ist, es ist sehr viel leichter zu durchdringen als andere Spiele wie Threes oder so. Mhm. Also wenn du dir die Mühe gibst, es durchzudenken, dann sind ganz viele Sachen, das ist der absolut beste Move. Man muss dazu sagen, das ist jetzt das absolute Endgame, weil dieses Spiel, das wandelt sich, während du es spielst. Ja. Also über die Partien, die du spielst. Am Anfang ist es einfach Überleben und Durchkommen. Und mit dem Startkartenset ist es gar nicht so leicht, überhaupt mal durchzukommen. Was du machen musst, um neue Karten freizuschalten. Ja, genau. Das Gold, das du einsammelst, die Punkte sind Gold, das kannst du ausgeben, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Und wenn du die besten Fähigkeiten hast, dann ist theoretisch Durchkommen überhaupt kein Problem mehr. Also dann kannst du im Grunde, es gibt kaum noch Mischungen, bei denen du stirbst. Dann ist halt das Ziel, die höchstmögliche Punktzahl zu erreichen. Genau, und da verändert sich dann das Spiel komplett, weil du ungefähr weißt, wie viel Sachen kannst du verkaufen, die du normalerweise zu Beginn erstmal sammelst, damit du nicht stirbst. Ja. Interessanterweise, obwohl, also aus dem Brettspielbereich kenne ich das dann oft, dann sagt dann einer, ja, das ist broken, das Spiel, weil so viel klar ist. Aber mir macht es trotzdem noch Spaß. Es ist viel Gambling. Es sind trotzdem noch im Spiel so 2, 3 Stellen, wo ich dann denke, mach es jetzt so oder so. Mhm. Das ist nicht so stark. Also man kann viel einfach so automatisieren. Das kommt dahin und das kommt dahin und das mache ich automatisch. Aber mir macht es immer noch Spaß. Wahrscheinlich hört es irgendwann auf, wenn ich euch beide geschlagen habe. Also da ist schon viel Potenzial drin, und ich meine, man kann da einfach auch noch weitere Sonderkarten dann eben noch dazu machen. Das haben sie auf Twitter auch gesagt, es werden in der Zukunft vermutlich neue Karten kommen, also weil Kramski hat sich über die neue Peitsche beschwert, die hat sich in der Spielart ein bisschen geändert, dann haben die auf ihrem Twitter-Account geantwortet, ja, es kommen dann eh neue Karten und dann ändert sich das Spiel wieder. Ich beschwere mich auch über die neue Peitsche, weil wenn das halt die beste Karte ist und die super stark ist, dann ist er halt super stark, dann muss ich die halt in mein Set reinnehmen. Ja. Jetzt ist sie bloß unberechenbar geworden. Das Schlimme ist, dass die Peitsche an sich noch nicht viel Punkte wert ist. Du musst sie mit einer 2-Karten-Kombo mit 2 anderen Karten so kombinieren, wo der Zufallsfaktor nicht nur ist, dass du die 2 Karten erstmal vorher kriegen musst, sondern auch, dass die an der richtigen Stelle liegen müssen, dass du dann die Peitsche kombinieren musst und die verbesserte Peitsche, die wird dann stärker, dann auch noch einsetzen kannst, weil nicht gesagt ist, dass Monster kommen oder dass Monster kommen, die stark genug sind, weil wenn du ein Monster, das 2 Punkte aushältst, mit einer riesenstarken 10er-Peitsche peitscht, hast du trotzdem nur 2 Punkte gewonnen. Das heißt, du brauchst auch dicke Monster, die du peitschen kannst. Und diese Konstellation, das ist ungefähr, als ob du im Lotto gewinnst, während du einen Straight Flush bekommst und gleichzeitig von 2 Meteoriten erschlagen wirst. Deswegen spiele ich auch ohne Peitsche, weil das ist mir zu doof, auf das zu warten. Ja, ja. Das andere, das ist noch am Rande, das ist so gerade am lustig genug. Es gibt so ein paar Momente, wo du sagst, okay, jetzt bin ich dem Zufall ausgeliefert, jetzt spiele ich diese Karte. Wenn das Ergebnis passt, kann ich weiterspielen. Wenn das Ergebnis nicht passt, dann kann ich gleich auf Restart drücken, weil mit unserer 132 sind wir 11 Punkte entfernt von der Maximalscore. Das heißt, wenn du einen Fehler machst, der dich 10 Punkte kostet, dann kannst du dich nicht mehr verbessern. Das ist halt so das Dasein am allerobersten Ende von Score-Balken. Das ist ein bisschen grindig, das ist nervig, aber es macht genug Spaß, dass wir beide immer noch dran sind. Ja. Also was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Sonderkarten, dass es so eindeutig ist, welche Sonderkarten sich lohnen einzusetzen und welche sich nicht lohnen. Mhm. Also deswegen kombiniert man wenig, also es bringt nicht viel, ein anderes Set zu spielen, weil Spaß macht, ein anderes Set zu spielen, wenn ich irgendwie auf Punkte spiele. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Und die Reihenfolge, in der man die freischalten kann, ist lustigerweise überhaupt nicht die Reihenfolge, wie stark sie ja, sind. Das ist zwar die teuerste, ist die beste fast. Ja. Aber die zweiteuerste, die ist weit davon entfernt, die beste zu sein. Naja, also ich hoffe da auf neue Karten, vielleicht auch durchgerechnet und vielleicht untereinander kombinierbar. Das ist auch was, die Karten lassen sich untereinander nur ganz wenig kombinieren. Ja, aber es ist auch schwierig, weil du weißt ja nicht, in welcher Reihenfolge sie kommen oder ob du überhaupt mal zwei gleichzeitig hast oder so. Ja, aber wenn es langen würde, dass du Karte 1 und dann Karte 2 ziehst und das wird eine tolle Kombi, das wäre schon okay. Ich meine, klar, es ist schwierig, die theoretische Maximalscore bei vielen verschiedenen Kombis gleich zu haben. Es wird immer eine Kombination geben, die höchste Score erlaubt. Aber es wirkt so ein bisschen unausgewogen. Auf jeden Fall, da steckt jetzt schon sehr viel drin. Die meisten werden natürlich nie dahin kommen und werden diese Probleme auch gar nie haben, können so dran Spaß haben. Und es ist noch super ausbaufähig. Ja. Jetzt im Nachhinein finde ich es ein bisschen auch schade, dass in Deutschland es zum Beispiel gar nicht gefeatured war. Vielleicht kommt da ja noch was, wenn es ein Update gibt oder so. Und was man dazu sagen muss, die Lernkurve, bis man komplett am obersten Ende angekommen ist, die macht Spaß, weil dieses Jonglieren mit nehme ich es in die Hand, tue ich es in meinen Rucksack, schmeiße ich es weg, verkaufe ich es, wie lange hebe ich mir was auf, das ist witzig. Das sind so kleine Entscheidungen, die wo es meistens fast immer eine beste gibt. Das heißt, da hat man sich dann irgendwann ausgelernt, aber die machen Spaß. Ja, und bis dahin, allein wenn du so lang spielst, hast du schon länger gespielt als die meisten anderen Apps. Ja, I guess. Also, Empfehlung aus vollem Herzen, schaut euch Card Crawl nochmal an. Sehr lustig, ich habe mir auch den Podcast von Manu Spielt über Card Crawl angehört, da war eben Iris, also Kramski, auch dabei. Ah, und hat auch erzählt und eine lustige Stelle fand ich, als sie dann Card Crawler gesagt haben zu dem Spiel und dann kamen sie, ach nee, das heißt ja Card Crawl, ach, aber es ist ja egal, das findet man ja ganz bestimmt trotzdem. Und dann dachte ich mir, wie oft seid ihr im App Store? Im App Store findest du nichts, wenn du einen Buchstaben falsch sagst. Ja, wenn du alle richtig hast, noch nicht mal. Ja, selbst dann ist es oft schwierig. Ja, auf jeden Fall nochmal eine Empfehlung und das ist mir immer wichtig, dass wir auch Sachen, die wir richtig gut finden, auch dann nochmal empfehlen. Ja, Sachen, die ich nicht ganz so gut finde, aber trotzdem erwähnen wollte, sind bei mir so heute das Thema. Ich habe drei kleine Spiele, oder gar nicht so klein, aber drei Spiele irgendwie mal auf die Agenda geschrieben, die ich in der letzten Woche näher angeguckt habe. Das erste davon ist Poco Echo. Marcel kriegt gerade den Was denn? Ich muss diese Schweine. Oh, diese Schweine. Diese Schweine, Poco Echo. Ja. Du hast das Icon gesehen, oder? Man schaut das Icon an und es ist eine Mischung zwischen Monument Valley und Journey. Ja, genau, das ist auch das, was das zieht sich auf das Spiel durch. Du schaust dir die Screenshots an und die sehen aus wie halt total hübsch. Ja. Und dann machst du das Spiel auf. Ja, also das ist genau das, was ich jetzt irgendwie auch gesagt hätte. Nämlich, es sieht schön aus, Du bist irgendwie ein nondescript Mannequin sozusagen. sehr, sehr polygonesk, so wie das ja irgendwie auch gerade Mode ist vom Stil her. Wirst du irgendwie in diese Welt geschmissen, wo es irgendwie im Wesentlichen um Musik und Beats geht und du irgendwie, die Story ist so ein bisschen konfus. Also das hat für mich schon gar nicht mehr gepasst. Nee. Und an sich, das Spiel ist halt total, es ist halt irgendwie ein Monument Valley ohne jede Herausforderung. Oh. Ja, nicht nur das, eine fiddelige Steuerung und du musst einfach den Weg lang gehen, den dir das leuchtende Punkt, der vor dir rumfliegt, zeigt. Ja, also es ist im Wesentlichen halt, laufe eine Strecke ab und drücke Schalter, wenn ich dir sage, dass du Schalter drücken musst. Das ist so, auf dem Niveau bewegt sich das. Und du siehst auch nicht, wo sind die Wege, sondern du probierst halt in der Nähe von dem glühenden Punkt zu klicken, um dann da weiter zu laden. Ja. Und an sich, also die 3D-Welten sind eigentlich sehr hübsch. Es ist nur so ein bisschen enttäuschend, dass da halt kein Spiel dahinter steckt. Also ich muss sagen, die Screenshots fand ich wesentlich hübscher, als es in-game ist. Da waren viele Stilbrüche drin. Es ist nicht so stilisiert, wie es sein sollte. Und ich habe auch Concept Art gesehen. Die war wieder super hübsch. Also man hat gemerkt, so in dem 3D war es schwierig für sie, so dieses Knackige immer hinzukriegen. Ja, es gibt so Teile, die sind schön, aber dann kommt wieder irgendwie so ein komischer Glow-Effekt, der dann nicht reinpasst oder so. Ja, also an Stellen ist es auch so my first Unity-Game, irgendwie so vom Gefühl her. aber an sich ist es eigentlich schon, also so, wenn man so den Durchschnitt im App Store irgendwie als Maßstab anlegt, ist es eigentlich schon hübsch. Es ist jetzt nicht so poliert wie Monument Valley, um nochmal Monument Valley als Dings rauszunehmen oder eben Journey, wo sich das Spiel halt irgendwie vom Stil her auch sehr inspiriert oder inspirieren lässt. Aber es ist halt irgendwie. Ja, und das war halt ich bin eigentlich selten jemand, der sagt, das ist kein Spiel, aber das ist halt irgendwie langweilig. Darum ging's. Also mich hat's nicht gelangweilt, mich hat's geärgert. Das Spielen an sich hat mich geärgert. Das, was ich tun musste, war, das hat keinen Spaß gemacht, sondern es war anstrengend. Ja. Und es ist halt nicht so wie eine Welt, die ich erkunden kann, sagen wir jetzt mal Dear Esther, was ich ja eher langweilig fand, aber es ist zumindest so, ich gehe da um die Ecke und dann sehe ich nochmal eine geile Grafik. Und das ist halt da nicht so, dass ich sage, wo komme ich jetzt hin, was ist das für eine Welt, das interessiert mich. Ja, also wenn du den Dear Esther-Vergleich auch machst, dann ist halt bei Dear Esther das Bewegen an sich auch nicht so nervig. Ja, genau. Sondern in sich halt auch manchmal eine Belohnung. Ja. So, und hier ist es halt, also die Steuerung ist halt echt, oder ich weiß gar nicht, ob es die Steuerung alleine ist, aber einfach so, wie man dieses Spiel durchquert, ist halt eigentlich nur nervig. So, und ja. Also sehr, sehr schade und mich hat es komplett fehlgeleitet, alles, was im App Store stand. An Bildern. Ja, ich habe halt GameSibo irgendwie dazu gelesen und dachte mir, ich gucke mir das mal an, aber. Ja. Und in Deutschland war es gefeatured, in den USA nicht. Da dachte ich zuerst, was ist denn da los? Das muss doch gefeatured sein. Bis ich es halt aufgemacht habe. Schade. Echt schade, weil ich warte seit Monaten auf Sachen in die Richtung. Ja. Gut. Keine Empfehlung für Poco Echo. Empfehlung mit Einschränkungen oder sehr eingeschränkte Empfehlung meinerseits für Touchtone. Geht gerade so ein bisschen auch rum. Das Neue von einem der Co-Creators von Threes. Ich weiß nicht, vergessen, wer es war. Ich habe jetzt Ray Wenderlich im Kopf, was natürlich völlig falsch ist. Sondern Greg Volvand. Genau. Und im Wesentlichen ist Threes halt Touchtone. Anderes Spiel mit T. Im Wesentlichen ist Touchtone ein Puzzlespiel, bei dem es darum geht, dass du auf einer Matrix irgendwie der Spiegel oder Prismen oder wie auch immer man das bezeichnen will, verschiebt und damit halt Strahlen von A nach B umlenkst. So. Und das ist halt irgendwie vom Konzept her, finde ich das langweilig, wenn ich ehrlich bin, weil habe ich schon tausendmal gesehen. Und ist jetzt irgendwie, hat für mich auch in dem Maße, in dem es gespielt hat, da nichts Neues reingebracht. So. Es hat ein schönes Design. So. Es ist sehr, sehr klar reduziert durchdesignt und spielt sehr schön mit dieser sehr reduzierten Optik. Aber so was das Spielerische angeht, ist es halt für mich halt ein relativ langweiliger Puzzler und langweilig eben deswegen, weil da nichts passiert, was ich nicht schon tausendmal, Anführungszeichen tausendmal, irgendwo anders gespielt habe. Ja. So was halt irgendwie jetzt Touchtone auszeichnet und wo auch aus meiner Sicht die meiste Presse irgendwie dann sich drauf stürzt, ist, dass es ja überwachungskritisch ist, weil eben diese Strahlen, die du da umlenkst, das sind eben Nachrichten irgendwie im Internet oder Telefon oder was auch immer und die kannst du dann abhören. Und dann musst du entscheiden, ob das jetzt die nationale Sicherheit gefährdet oder nicht. Mhm. So, das ist dann immer so die Zwischenlevel, die man dann freispielt, indem man genug Puzzle löst. Ist halt irgendwie, du kannst eine E-Mail lesen und da steht dann drin, hier, ich will Drogen kaufen. Und dann musst du halt auf Ja drücken, dass das die nationale Sicherheit gefährdet. So, und das ist irgendwie, das wird dann in der Presse halt irgendwie als kritische Auseinandersetzung mit Snowden, bla bla bla, Snowden, irgendwie herbeigeschrieben und ich kann dem nicht so ganz folgen. Also es ist halt irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich habe bei dem eher so das Gefühl, dass es keine Auseinandersetzung mit der Thematik ist, sondern eher eine Monetarisierung. So, dass man halt irgendwie so, hey, lass uns doch da dieses Überwachungsding drauf machen, das verkauft sich gerade gut. Mhm. So, vielleicht bin ich auch zu zynisch, was das angeht, aber ja, also ich konnte dem jetzt nicht so wahnsinnig viel abgewinnen, wenn ich ehrlich bin. Was ich da charmant fand an der Story, also bei dem Gameplay, stimme ich dir zu, ja, Done to Death. Ich mag diese Dinge, aber sie reißen mich jetzt auch nicht vom Hocker. Was ich da ganz witzig finde, ist dieser Übergang von der Überwachung, so ubiquitäre Überwachung, als ominöse, dunkle Macht, die alles beeinflusst, zu die Banalisierung. So, das sind halt Dudes, die in ihren Büros sitzen und dann Häkchen hinter E-Mails machen, entweder gefährdet oder gefährdet nicht. Und das ist so das Papers-Please-Konzept, dass du halt so das kleine Rädchen im Getriebe macht eigentlich nur seinen Job und rauskommt trotzdem was unfassbar Böses. Das ist so, dass auf die Art die Überwachungsgesellschaft Einzug in die Popkultur nimmt, finde ich lustig. Ja, aber das wurde halt an anderer Stelle auch schon besser gemacht. Also ich denke da jetzt nur an Black Bar, was für mich da so eins der iOS-Spiele ist, die das sehr gut umsetzen. Und die halt irgendwie auch so ein bisschen politische Tiefe mitbringen, die ich jetzt halt hier nicht gefunden habe in dem wie sie es gespielt habe, keine Ahnung. Also ich würde dann lieber Black Bar spielen, aber ja. Ich habe es bloß deswegen nicht gespielt, weil es mich optisch nicht angemacht hat. Huh, interessant. Weil ich habe das durchaus wahrgenommen und dachte, Greg Boyland, oh, neues Spiel, aber irgendwie sah mir das nicht interessant genug aus. Tja, vielleicht kann man dich ja für Küken begeistern. Das ist mein drittes Spiel diese Woche. Und zwar ist es More Pio Mori. Es gab davor auch schon einen. Ja, es ist quasi die Fortsetzung von Pio Mori. Pio Mori ist ein japanisches Spiel und es ist sehr japanisch, weil das Spielprinzip ist, man sucht sich ein Essens-Setting aus. Also du kannst eine Pizza aussuchen, eine Rice Bowl, also eine Schüssel Reis, Sushi, was auch immer, so, und man sieht es dann in 3D und auf dieses Essen wirft man dann Küken. So, und der Trick ist, dass man möglichst viele Küken auf diesem Essen stapelt. So, und da gibt es natürlich jetzt Spezialküken, die klebrig sind, das sind die Orangen, die dann dazu führen, dass man eben nach oben auch schön bauen kann. Man kann das auch drehen, dass man eben auch dann hinten Küken draufwerfen kann. Und das Ziel ist eben, wie gesagt, möglichst viele Küken auf dem Essen zu platzieren. Ich finde das großartig. Es ist ein großartiger Nonsens. Rollen und so. Der mich so ein bisschen an Katamari Damacy erinnert. Absolut. Und also ich finde das total lustig. Ich glaube, das ist so eine Art Humor oder keine Ahnung, also oder Geschmack oder was auch immer man da sagen will, den jetzt nicht viele teilen, aber es ist irgendwie, ich finde das großartig. Das wollte ich auch, den Katamari-Vergleich wollte ich auch bringen, weil wenn du das erste Level, die leere Schüssel anschaust, dann ist das mit so viel Liebe zum Detail gemodelt. Du hast daneben die Schüssel Miso-Suppe, dann hast du zwei japanische Gewürze, auf denen auf Japanisch so das Richtige draufsteht, was auf denen auch in Wirklichkeit draufsteht. Und ja, also ich meine, uns Fernweh-Nostalgikern werden da immer die Augen feucht, wenn wir so detailliert liebevoll nachgebaute japanische Esssettings sehen. Sagte der Mann, der Crossy Road zu über Free-to-Play fand. Das ist übrigens genau das gleiche Schema hier. Lustigerweise habe ich überhaupt gar nicht gemerkt, dass es von mir erwartet, dass ich irgendwas kaufe. Du siehst diesen Screen und weißt, was du als nächstes drücken sollst. Ja. Das sieht aus wie eine Spam-Seite von keine Ahnung, das ist so diese typische Seite. Ich traue mich, keinen einzigen Knopf zu drücken, weil hier alles blinkt und rot und grün und blau. Das ist das Lustige. Ich glaube, da ist irgendwie das Ding, dass ich das einfach wegparse, das sehe ich alles. Ja, aber ich das weiß nicht mal, wo ich jetzt drücken muss, damit ich wieder zum Spiel komme. Die grauen Knöpfe. Nein, aber der Punkt ist, ich glaube, so ging es dir mit Crossy Roads auch. Du hast das auch nicht so gesehen. Okay. So. Und ich sehe das hier nicht. Das ist irgendwie ganz lustig. Ja, also irgendwie so, also ich würde euch gerne einen Screenshot zeigen. Ja. Und unten läuft schon gleich die Werbung. Yeah. Are you addicted to porn? Oh, ist die so personalisiert? Das ist übrigens mein Handy, muss ich dazu sagen. Ja. Okay, interessant. Ja, also aber ja, ich finde, es passt gut zu allen meinen Vorurteilen gegenüber japanischen Spielshow-Apps. Spielshow-Apps? Ja, es wirkt wie so eine japanische Spielshow. Es hat ein bisschen was davon. Ja, so viel zu den Spielen für diese Woche. Wir behalten übrig entweder Cardcrawl oder vielleicht Pio Mori, wenn ihr so ein bisschen abgefahren seid und gut Werbung wegblenden könnt. Ich wollte am Schluss jetzt noch eine absolute Nicht-Empfehlung anhängen oder irgendwie mein Amüsement darüber artikulieren, wie auch immer. Es geht um Login. Login ist etwas, was mir beim Bahnfahren momentan sehr oft begegnet, und zwar in Papierform. Ich fahre ja relativ viel Bahn, weil ich quasi in Berlin wohne und in München arbeite und irgendwie einmal die Woche hin und her fahre. Und zurzeit ist es so, dass alle ICEs in den Fahrinformationen, die man so vom Schaffner oder vom Zugbegleiter, wie man ja richtig sagt, Zugbegleiter, Zugbegleiterin, gereicht kommt, ist so ein Werbeflyer drin. Und dieser Werbeflyer ist für Login. Und Login ist ein total lustiges Wortspiel zwischen Login und Log. Und was das Ganze ist, es ist ein Chat für den Zug. Zumindest ist es so gedacht. Und das Ganze wird gemacht nicht von der Bahn, sondern von der Axel Springer AG. Axel Springer Ideas GmbH. Ja. What? Da kooperiert die Bahn also mit Axel Springer. Und wenn man sich dann diese App runterlädt und irgendwie in den Chat einloggt für den Zug, dann merkt man zwei Dinge. Nämlich erstens, man ist da alleine, obwohl der ganze Zug mit Papiermüll für dieses Ding zugekleistert ist. Und das Zweite, was man merkt, man ist nicht ganz alleine, sondern man ist alleine mit Axel Springer Werbung. Weil man bekommt nämlich jede volle Stunde die tollsten Nachrichten von Welt.de. Ich habe mir letztes Mal, als ich gefahren bin, mal die Mühe gemacht, diese Nachrichten zu lesen. Es waren 10 an der Zahl. Die ersten 5 davon waren alle, wie schrecklich Blockupy ist. Dann kamen 3 über Griechenland, wie schrecklich Griechenland ist. Dann kam eine über IS oder ISIS, je nachdem, wie man sagt. Und irgendeine politische Nachricht, die tatsächlich einen Nachrichtenwert hatte. So, so erwartet. Aber dieses Konzept, diese Idee, und deren komplettes Nicht-Genutzt-Werden von Fahrgäste ist für mich einfach, es ist schon fast Gesamtkunstwerk. Also man kann sich auf der Webseite von Login dann auch noch Werbespots angucken mit Anni Friesinger, die, glaube ich, Biathlon irgendwie Olympiateilnehmerin war, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das sind übrigens zwei Werbespots, die total gleich sind, aber irgendwie verschiedene Thumbnails haben und man denkt, man guckt zwei verschiedene Spots. Dieses Ding als Gesamtkunstwerk wollte ich einfach mal herausstellen. Also ich fahre gar nicht so selten Bahn, aber das ist mir noch nicht aufgefallen. Diese Werbebeflyerung hat jetzt Mitte März angefangen. Und zweitens, seit wann gibt's die App? Die App gibt es wohl schon ein Weilchen länger. Ich würde jetzt mal Anfang 2015 denken. Weil die Screenshots sind auf einem iPhone 5 und der Text auf dem Screenshot ist, brauche Ladekabel für mein iPhone 5. Vielleicht gibt es auch schon länger, ich weiß es nicht. Also das klingt eher nach, das ist jetzt schon 4 Jahre alt. Vielleicht sind es auch einfach noch die Prototypen-Screenshots aus der Entwicklung von vor einem Jahr, 2 Jahren, als sie angefangen haben. Keine Ahnung. Ja, aber wenn ihr mal Bahn fahrt. Checkt das aus. Nein, ihr braucht das nicht runterladen. Naja, weil ich meine, Springer macht sich halt Gedanken jetzt, wo Facebook alle Nachrichten aufs Portal holen will. Mhm. Muss man die Züge bespaßen mit Weltnachrichten. Jetzt Login machen. Und irgendwie hat die Strecke, die ich generell fahre, jetzt auch WLAN. Hoho. Mittlerweile. Und aber da muss ich auch sagen, Telekom, spookier kannst du den Login für mich nicht machen. Weil da steht dann halt, okay, dieser Login ist kostenpflichtig für blabliblubliblub und kostenfrei für blabliblubliblub. Unter anderem Besitzer eines Complete-Tarifs fürs iPhone. Mhm. Ja, liebe Telekom, vor 5 Jahren wusste ich, dass ich einen Complete-Tarif habe. Weil da hießen die alle Complete-Tarif. Und da gab es nur die Complete-Tarife. Ich habe keine Ahnung, ob ich noch einen Complete-Tarif habe. Und wenn nicht, dann darf ich nämlich am Monatsende jetzt 50 Euro blechen. Kostenlos für Besitzer. Für eine Zugfahrt-Internet. Kostenlos für alle iPhone-Besitzer, die Tarifverträge, in denen nicht der Buchstabe N vorkommt. Also, ich bin gespannt. Es hat ganz gut funktioniert und ich bin froh, wenn es jetzt endlich geht. Und ich bin froh, wenn ich nicht die Rechnung bekomme, weil dann werde ich das in Zukunft immer nutzen. Also, meine Erfahrung ist, dass die Quote von funktioniert nicht zu 50% ist im Moment. Besser ist als vorher. Ja, es gab eine Zeit, wo es ein bisschen besser funktioniert, als es jetzt funktioniert. Es ist halt irgendwie auch, also es ist total, wenn man dann tatsächlich sich die Mühe macht und sagt, hey, hier Telekom, euer Ding funktioniert nicht, dann kriegt man auf Twitter die Nachricht, ja, ruf doch an bei unserem Service-Team. Und so, nein, ich will jetzt nicht im Zug Leute anrufen, weil irgendwie euer Dings nicht funktioniert. Ja, also Qualitätssicherung wäre halt da mal schön. Du hättest ja bloß über Login fragen können. Müssen. Ja, genau. Wo niemand ist, außer Axel Springer. Ah, sehr schön. Tja. Ja. So viel Poop für diese Woche. Wir haben uns der Fachpodcast für Poop-Emojis. Ausgepoopt. Ja, Poop. Ja, du musst den Explicit-Tag setzen. Warte. Okay. Explicit-Tag. In diesem Sinne, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Poop. Wiedersehen. Poop. There was a man on the stoop laughing at me. I was carrying 2 boxes full of food. I smiled at him and I quickly went inside. It was a feeling I couldn't hide. I don't really even know why. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. I took the boxes of food to the roof. Ba-ba-ba. Threw them down. to the street. Spattered out into a million little particles. The yellow cap ran over all the little bits. Oh yeah. Little bit stuck to the tires of the cabs, they did. Got carried all around the city. Pigeons ate the little bits of food on the ground. So did rats, so did cats, so did dogs and alligators. Oh, boo, doo doo boo, boo doo boo, boo doo boo. A boo boo boo doo boo, boo doo boo. A pigeon flew out above the Hudson. Yeah, landed on a buoy out at sea. Those little pieces of food got pooped out on the buoy, and that's where they stayed for all eternity. Said doo boo doo doo boo doo boo boo doo boo. Boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo.